Die Sehnsucht nach Gründen ist so stark, dass Kausalität für uns selbst dort gegeben sein muss, wo wir sie nicht logisch herstellen können. Wir halten daher oft auch an Erklärungen fest, die objektiv falsch oder zumindest nicht belegbar sind. Als die US-Armee während des Zweiten Weltkriegs über den melanesischen Inseln nordöstlich von Australien massenhaft Fracht zur Unterstützung der dort stationierten Truppen abwarf, entwickelten sich dort sogenannte Cargo-Kulte. Die indigene Bevölkerung interpretierte die mit magisch erscheinenden Fähigkeiten ausgestatteten Fremden und ihr unerklärliches Erscheinen als göttlich. Darum bemüht, die himmlische Fracht nach Kriegsende auch weiterhin zu erhalten, imitierten die Bewohner die Praxis, die sie bei den Soldaten gesehen hatten. Sie schnitzten Kopfhörer aus Holz und trugen sie, als würden sie im Flughafentower sitzen. Sie stellten sich auf die Landebahnen und ahmten die Landungssignale der Lotsen nach. Sie entzündeten sogar Signalfeuer. Die Anhänger dieses Kults waren weder verrückt noch dumm. Da ihre Ahnen für sie die einzigen spirituellen Wesen waren, die über solch eine Macht verfügen konnten, nahmen sie an, dass die Ausländer einen besonderen Kontakt zu diesen hatten und deshalb solche Reichtümer ausschütten konnten. Indem sie deren Handlungen nachahmten, hofften sie auf eine ebensolche Verbindung zu ihren Vorfahren. Sie bauten Flugzeugmodelle in Originalgröße aus Stroh und schufen Anlagen, die den militärischen Landebahnen nachempfunden waren, in der Hoffnung, durch einen Analogiezauber neue Flugzeuge anzuziehen. Der Begriff des Cargo-Kults hat sich für einen Glauben etabliert, der eine Korrelation zur Kausalität verklärt. Man braucht sich nicht darüber lustig zu machen, denn durch diese Selbstermächtigung wandelt sich der Mensch vom Spielball der Geschehnisse zum Spieler seines Schicksals. Indem wir in Kausalitäten denken und verstehen, dass Wirkungen Ergebnisse von etwas sein müssen, dass also alles einen Ursprung hat, können wir eben diesen Ursprung idealerweise zu unseren Gunsten beeinflussen, um vorteilhafte Wirkungen zu erzielen. Zumindest lassen wir es nicht unversucht.